wirklich ganz famos. Er malt die Welt Günter Bonn an. Da freut sich so manch einer dran. Jede graue Mauer, jede Betonwand, kriegt erst ein bisschen Leben durch seine geniale Hand. Mal schreibt er einen sarkastischen Spruch, mal sprüht er ein ganzes Bild. Er macht auch Karikaturen auf so manches Verbotsschild. Jede graue Mauer, jede Betonwand, kriegt erst ein bisschen die Welt kommt ja wohl an, weil man in ihr nicht mehr leben kann. Das ist die Geschichte gemeinsamen Träume. Der Mann, die Welt kommt ja wohl an, weil man in ihr nicht mehr leben kann. Jede Nacht ist er auf Tour, die Polizei ist ihm längst auf der Spur. Doch trifft man ihn mit dem Spray in der Hand, sagt er nur: Das ist mein Deodorant. Der Probebrich, doch Knast, der naht nix daran. Der sprüht weiter, wo er nur kann. Jede graue Mauer, jede Knastwand, kriegt erst ein bisschen Leben durch seine famose Hand. Das ist mein Deodorant. Malt die Welt Günter Bonn an, weil man in ihr nicht mehr leben kann. Das ist die Geschichte.